Nach dem Fund von 71 toten Flüchtlingen in einem LKW in Österreich gehen die Ermittlungen weiter. Tim Heller. Etwas mehr als ein Drittel der Leichen ist inzwischen obduziert. Laut Polizei verdichten sich die Hinweise darauf, dass die Menschen in dem Kühllaster erstickt sind. Wichtig ist auch, den genauen Todeszeitpunkt zu bestimmen, denn der könnte darüber entscheiden, ob letztlich die österreichische oder die ungarische Justiz zuständig ist. Bislang ermitteln Staatsanwaltschaften in beiden Ländern. In Ungarn sitzen inzwischen 5 Männer in Haft, 4 Bulgaren und ein Afghane. Sie bestreiten jede Verwicklung in die Tat. Die Ermittler sehen in den Verdächtigen nur die Handlanger einer internationalen Schlepperbande, aber über sie könnte man zu den Hintermännern kommen, so die Hoffnung der Polizei. Der Präsident des Europäischen Parlaments, der SPD-Politiker Martin Schulz, beklagt im Deutschlandfunk vor allem nationale Egoismen im Umgang mit dem Flüchtlingsproblem. Wir brauchen eine europäische und eine europäisierte Flüchtlings- und Einwanderungspolitik und die genau haben wir nicht. Florian, du guter Mann, verschon mein Haus, zünd andere an. Das ist, glaube ich, die Haltung, die einige, übrigens auch sehr reiche Mitgliedsländer der Europäischen Union einnehmen. Die Bundesrepublik Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Malta, Schweden sind die Länder, die und Griechenland, die meisten Flüchtlinge aufnehmen. Fast alle anderen Länder, vorwiegend mittel- und osteuropäische Länder, stark die baltischen Staaten, aber auch Großbritannien und Irland, aber auch Finnland sagen, nee, haben wir nichts mit zu tun. Sagt Martin Schulz, Präsident des Europäischen Parlaments hier im Deutschlandfunk. Auch in Berlin läuten mittlerweile die politischen Alarmglocken, wobei unser Hauptstadtstudio-Korrespondent Theo Geers besonders die Kanzlerin in dieser Situation gefordert sieht. Angela Merkel hat erkannt, und das dämmert wohl auch jetzt dem Letzten hier in Berlin, welche Dimensionen an Problemen hier wirklich zu bewältigen sind. Da sind ja nicht nur die 800.000 Flüchtlinge oder vielleicht sogar 1 Million, diese Zahl wurde ja jetzt am Wochenende genannt, an Flüchtlingen, die hierzulande zu versorgen und unterzubringen sind und wo man sich möglicherweise auch in einem zweiten Schritt dann Gedanken machen muss, wie man sie hierzulande integriert, wie man sie mit einem Arbeitsplatz versorgt, wie man die Kinder in die Schule bringt und. Da ist das Problem Europa und wenn man wieder zurückgeht nach Deutschland, dann natürlich drittens das Thema Fremdenhass. Der ist da, der muss bekämpft werden. Und auf all das erwartet man sicherlich heute von Angela Merkel Antworten. Unser Korrespondent Theo Geers. Viele Kommunen fühlen sich allerdings mit den Problemen noch weitgehend alleingelassen. Dazu heute Morgen im Deutschlandfunk Eva Lohse, Oberbürgermeisterin in Ludwigshafen und Präsidentin des Deutschen Städtetages. Wir fordern, dass, wie beim Flüchtlingsgipfel verabredet, konsequent unterschieden wird zwischen Asylbewerbern, die fast keine Chance auf Anerkennung haben, und Bürgerkriegsflüchtlingen aus Ländern wie Syrien und Irak. Und das ist nämlich notwendig, damit diese ohne Bleibechance nicht mehr auf die Kommunen verteilt werden. Das ist unsere größte Forderung. Wir brauchen wirklich deutlich mehr Unterstützung von Bund und Ländern, weil letztendlich die Kosten, die auflaufen für die Unterbringung, die sind noch überhaupt nicht etatisiert. Das heißt, wir bezahlen im Moment sämtliche Unterbringungen, sämtliche Gebäude, alles mit dem Geld, was wir nicht haben, also mit Schulden in den Kommunen. Heute Morgen im Deutschlandfunk Eva Lohse, Oberbürgermeisterin in Ludwigshafen, Präsidentin des Deutschen Städtetages CDU. Laut einer aktuellen Studie wird nur etwa ein Drittel des Elektroschrotts innerhalb der Europäischen Union ordnungsgemäß entsorgt. Dazu Rebecca Harms, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament. Der Verbraucher muss mitmachen, aber man muss dem Verbraucher dafür auch die richtigen Angebote machen. Und das, was wir gemeinsam verabreden, das muss eben auch überwacht werden. Wichtig ist auch ein Aspekt, der auch in der Studie bearbeitet wird, nämlich das wirtschaftliche Interesse. Es gibt ja nicht nur einen Umweltnutzen, wenn man das alles besser macht, und einen Gesundheitsnutzen, sondern es gibt auch einen Nutzen für die Wirtschaft. Denn bei dieser illegalen Entsorgung, bei der Verweigerung von einer vernünftigen Kreislaufwirtschaft gehen sehr viele Rohstoffe, wertvolle Rohstoffe verloren. Rebecca Harms, Grüne Fraktionsvorsitzende im Europäischen Parlament. Am Wochenende kam es in Japan erneut zu Massenprotesten gegen die neue Militärdoktrin des konservativen Premierministers Claudia Sache. Allein in Tokio waren nach Veranstalterangaben rund 120.000 Japaner auf die Straße gegangen. Ihre Proteste richteten sich erneut gegen die geplanten Änderungen in der japanischen Verteidigungspolitik. Der konservative Premierminister Shinzo Abe hatte Gesetzesentwürfe vorgelegt, die erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg Kampfeinsätze japanischer Soldaten möglich machen würden. Zur Begründung verweist Abe auf den wachsenden Machtanspruch Chinas und Nordkoreas. Das japanische Unterhaus hatte das Gesetzespaket im Juli gebilligt, aber hofft nun, dass es in Kürze auch vom Oberhaus abgesegnet wird.